Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Jetzt klingt es hier irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt klingt es klar. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Wenn ihr euch heute Nacht mit mir unterhalten wollt, hier im Radio und im Fernsehen, dann könnt ihr das machen, egal über welches Thema. Meine Telefonnummer 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht in dieser Woche, das ist die Simona. Und Simona ist 38 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Hallo Simona, was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Sohn Lukas. Dein Sohn Lukas? Ja, er ist voriges Jahr im Oktober schwer an Krebs erkrankt. Mhm. Ist 4 Jahre alt. Und es sieht bitterböse aus wie ihn. Was für einen Krebs hat er? Ein Neuroblastom der Stufe 4. Neuroblastom, das ist ein bösartiger Tumor. Bei ihm lag der Tumor links neben der Niere, der voriges Jahr auch wegoperiert worden ist. Der Tumor ist wegoperiert worden? Wir haben darauf 6 Chemoblöcke durchgezogen, mit einigen Unterbrechungen. Wobei Lukas vor einem Jahr nur gestorben wäre. Unter diesen Medikamenten bekam er einen ganz argen Rückschlag. Und jetzt im Oktober hatte er einen erneuten Tumor, der wieder operiert worden ist. Wo war dieser Tumor? Wieder an der gleichen Stelle. Wieder in der Nierengegend. Genau, wieder an der Nierengegend. Man hat dabei also auch Knochenmark entfernt, also entnommen, und hat dabei herausgestellt, dass da also auch wieder Krebszellen drin sind. Jetzt zurzeit liegt er also nur noch im Krankenhaus, hat nur noch Schmerzen, er steht unter Drogen, isst nichts, trinkt nichts, wiegt noch knappe 13 Kilo und die Ärzte wollen wieder anfangen mit der Chemo. Ja. Insoweit, wenn Lukas soweit stabil ist. Ja. Dafür müssen die Entzündungswerte sinken. Ja. Aber die Entzündungswerte sinken nicht mehr. Oder sie sinken nur kurzfristig. Er hat aber diese Operation im Oktober, die ist gut überstanden. Ja, die hat er gut überstanden. Aber seitdem gehen diese verdammten Entzündungswerte nicht runter. Sie gehen runter und steigen wieder an. Man gibt ihm dafür Antibiotika plus. Es ist auch so, er hat schon so viele Antibiotika bekommen. Das schwächt den Organismus ja enorm. Ja, dass die auch schon nicht mehr anschlagen. Die Ärzte wissen sich auch schon keinen Rat mehr, weil es ist auch keine Entzündung im Körper feststellbar. Bloß der ganze Körper wird von Schmerzen geschüttelt. Das heißt, er wird künstlich ernährt? Künstlich ernährt, also bekommt Infusionen. Damit er nicht komplett abmagert. Also er muss stabil gehalten werden. Und dann wollen sie halt, wenn er soweit stabil ist, mit der Chemo wieder beginnen. Kann man denn diese Chemotherapie überhaupt machen, bei dem geringen Gewicht zum Beispiel? Kann man. Man kann das unter Kontrolle halten, insoweit, wenn er jetzt Infusionen bekommt, Fette zu sich bekommt, dann kann man das stabil halten, ne? Simona, wie ist denn die Prognose der Ärzte? Was sagen die, wenn er jetzt nochmal eine Chemotherapie über sich ergehen lässt? Sind denn die Chancen dann zumindest hoffnungsvoll, dass man den Krebs dadurch dann besiegen kann? Das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn es danach geht. Man kann eigentlich nur hoffen, dass das packt. Hinzu kommt, er soll transplantiert werden. Eine Knochenmarktransplantation soll gemacht werden. Lukas hat einen Zwillingsbruder. Er wird derjenige sein, der spenden wird, aber die Transplantation ist auch für Lukas lebensgefährlich. Insoweit. Also würde man erst eine Chemotherapie machen und dann die Transplantation? Ja, aber die IFE ist für Lukas lebensgefährlich. Mhm. Mhm. Die Chancen, dass er das überlebt, stehen auch nicht hoch. Mhm. Zu diesem ganzen Übel hat mich vor 14 Tagen auch noch mein Freund verlassen und mittlerweile kann ich nicht mehr weiter. Mhm. Ist der Freund der Vater von Lukas? Nein. Nein. Kümmert sich denn der leibliche Vater von Lukas um ihn auch? Ja, wir wechseln uns täglich ab. Also ein Tag ist er da, ein Tag bin ich da. Mhm. Weil ich muss ja auch noch für den Dominik da sein. Für den anderen Jungen, ja. Und für meine Tochter. Ich habe noch eine 17-jährige Tochter, die das ganze Leid auch mitmacht. Mhm. Dann noch ruhig zu bleiben, ist hart. Du gehst jeden Tag ins Krankenhaus? Jeden Tag. Jeden Tag. Wie viele Stunden bist du dann da? Im Schnitt 4, 5, 6 Stunden. Was ja auch eine enorme Belastung ist, wenn man... Wenn man dann bei so einem kranken Kind, bei so einem kranken Menschen ist. Ist er bei Bewusstsein? Ja. Ja. Er erkennt dich auch, wenn du da bist. Ja, alles. Mhm. Er ist nur halt mittlerweile sehr aggressiv. Mhm. Verständlicherweise. Weil irgendeiner will ihn immer pieksen und stechen, weil sein Körper ist ja schon durchlöchert, weil er hat einen Port sitzen. Ich weiß nicht, ob der noch was sagt. Nein. Ein Port, das ist ein zentraler Venenzugang, der liegt unter der Haut. Ach so, unter der Haut. Das ist also, man muss den nur anstechen. Aber den muss man ihn jetzt schon zweimal entfernen. Dann hat man normale Venenzugänge gelegt. Die fallen immer wieder raus. Und kann er sich dann, muss er ständig liegen oder? Er kann nichts mehr. Er kann gar nichts mehr. Der ganze Körper tut ihm weh. Er hat also starke Schmerzen und. Liegt er alleine in einem Zimmer? Ja, er liegt alleine. Er kann nicht wegen der Infektionsgefahr, kann er auf gar keinen Fall mit anderen Kindern zusammenkommen. Wenn du bei ihm bist, fragt er dich dann manchmal was oder sagt er auch was zu seiner Krankheit? Er weiß ja nicht, dass er Krebs hat. Er weiß nur, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und dann sagt er einem auch nur, Mama, bin nicht krank, will doch gesund werden. Mama, hol mich nach Hause. Aber wie? Und da musst du dir vorstellen, wenn die dann kommen, die Ärzte, und die machen was an ihm, dann guckt er dich an mit beiden aufgerissenen Augen und sagt nur noch, Mama, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und du kannst nichts machen, du stehst nur da daneben. Und bis jetzt hatte ich immer noch Halt von meinem Freund bekommen, aber jetzt habe ich den halt auch nicht mehr. Hat das auch mit dieser Belastung zu tun, dass dein Freund dich verlassen hat, dass er das nicht mehr wollte oder ertragen hat? Oder hat es andere Gründe? Nee, das hängt wohl alles damit auch zusammen. Aber ich bin noch kein Puppenspieler, der im Krankenhaus den Pausenclown spielt und zu Hause dann auch noch. Weil irgendwo muss ich ja auch abladen können. Das heißt, im Moment sind deine Kräfte erschöpft? Da gibt es nichts mehr an Kräften. Das reine Durchhaltungsvermögen, was ich noch besitze, aber wie lange noch? Also du sitzt, du stehst wie vor einem tiefen Loch und denkst, du fällst jede Sekunde rein. Gibt es denn in deinem Umfeld, jetzt neben deiner 17-jährigen Tochter, die ja auch noch jung ist, gibt es eine Freundin oder eine Mutter noch oder irgendjemanden sehr nahen, der dich so zumindest so ein bisschen unterstützt? Die, der mich aufrecht erhält, ist meine Mama. Na, und das ist die Einzige, die sagt auch immer, du kannst mich anrufen, ob Tag, ob Nacht, ne, ist egal, ich kann sie immer anrufen. Und ich bin ihr auch unheimlich dankbar dafür. Ne? Aber du bist nicht auch noch berufstätig? Nein, das bin ich nicht. Das wäre ja fast unmöglich. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Simona, wie fing das denn damals vor einem Jahr überhaupt an mit der Erkrankung? Wie habt ihr das denn, wie hat sich das gezeigt oder wie hat er sich bemerkbar gemacht, der Kleine? Ja, es ging so, Lukas und Dominik bekamen beide eine Grippe. Und die wurde auch gut behandelt und Dominik hat sich gut erholt und Lukas, muss ich vorstellen, ist ein ganz lebensfrohes Kind, was immer rumspringt. Und er wollte nicht spielen, er wollte nicht essen, nicht trinken, lag nur auf der Couch, lustlos und war nur am Jammern, bis ich dann sagte, was stimmt mit dem Kind nicht? Der Arzt, beim Kinderarzt war ich 2-3 Mal und dann wieder ein anderes Medikament und wird schon und hast du nicht gesehen, hast nicht gehört, bis ich sagte, nee, jetzt ist Feierabend, dann bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Und die haben mir dann 2 Tage später gesagt, dass Lukas Krebs hat. Das ging dann so schnell, hat es so schnell diagnostiziert? Sehr schnell, über Ultraschall ging es und dann halt direkt so extrem. Und ich kann mir vorstellen, dass... Stufungen. Ja. Ja, erste Stufe, zweite und er hat dann Stufe 4 bekommen. Hochrisikopatient, mit allerhöchstens 30% Überlebenschance. Mhm. Und das ist... Das haben dir die Ärzte dann auch so klar direkt dann gesagt? Ja. Ja. Mhm. Das haben sie mir auch dann so gesagt. Wie hast du dieses aufgenommen? Das hat dich ja wie aus heiterem Himmel getroffen, vermutlich. Das ist wie, als wenn du dir eine Kugel in den Kopf schießt. Zumal du denkst an nichts anderes mehr. Du denkst nur daran, nur daran. Und ich stelle mir so sehr schwer vor, du hast es gerade ja auch gesagt, auf die jetzige Situation bezogen, du kannst ja auch nicht vor dem kleinen Jungen weinen. Du musst ja da Haltung bewahren. Ne? Du musst ihm ja helfen. Und freundlich sein und ihn trösten. Und ja, und ich muss auch streng zu ihm sein. Mhm. Das ist ja nicht so, wenn er jetzt nicht essen will. Ne? Mhm. Ich meine, er ist ja nun auch sehr verwöhnt von uns. Mhm. Oder von mir auch. Ne? Aber wenn er will nicht essen, dann sage ich auch, Luke, weil seine einzigste Ablenkung, die Lukas hat, ist, dass er Video guckt. Mhm. Fernsehen, also Disney-Filme. Ach, das macht er. Das ist das Einzige, womit sich Lukas ablenkt. Ne? Und das lassen wir auch. Aber dann gibt es dann so Situationen, wo ich sage, so Lukas, wir machen jetzt Fernsehen aus, damit du was isst. Ne? Und dann isst er was, aber das ist so gut wie nichts. Das ist so gut wie gar nichts. Hast du denn den Eindruck, dass er in der Klinik in sehr guten Händen ist, wo er sich befindet im Moment? Ja, wir machen alles Menschenmögliche für ihn. Alles Menschenmögliche. Ne? Was ja auch schon mal sehr wichtig ist. Das wäre eine zusätzliche Belastung, wenn du noch den Eindruck hättest, das funktioniert da nicht richtig und die gehen nicht richtig mit ihm um und so weiter. Ja, ich meine, natürlich kommen Tage auch vor, wo ich sage, die machen nicht genug, aber das ist dann mehr oder weniger so bei mir diese Wut und die Verzweiflung, die Angst. Ne? Natürlich, ja. Warum machen sie denn nichts? Das muss doch jetzt gehen. Aber die können ja auch, die können ja nicht zaubern. Das geht ja nicht. Da muss ich ja auch verständlich sein. Und also die Situation ist, so wie du sie jetzt geschildert hast, wirklich äußerst ernst. Da darf man sich gar nichts vormachen. Aber so wie du sie geschildert hast, gibt es ja immer noch eine Hoffnung, wenn sie auch nicht so groß ist, aber es gibt eine Hoffnung. Ja, aber nur eine ganz, ganz minimale Hoffnung gibt es da. Ne? Also, das darf man natürlich jetzt nicht wegdenken. Ne? Nee, aber man darf die Hoffnung, aber das brauche ich dir ja gar nicht zu sagen, man darf die Hoffnung ja auch nicht wegdenken und alles auf die Hoffnung konzentrieren. Vielleicht schafft der Kleine das ja. Also bis jetzt habe ich so immer gedacht, Simona, hoffe darauf, dass das Kind gesund wird. Mhm. Setz dir gar nicht das andere ins Gehirn. Mhm. Aber mittlerweile sage ich mir, Simona, du musst dir mit beiden Seiten auseinandersetzen. Mhm. Mit dem Tod und auch, dass Lukas überlebt. Wie sonst, wenn ich nur danach gehe, Lukas, schaff es. Ich will dir mal sagen, Simona, dass ich das eine ausgesprochen richtige und respektable Einstellung finde. Du musst dich mit beidem auseinandersetzen. Aber du darfst dich nicht in das eine oder das andere zu sehr hineinsteigern. Ich weiß, also es ist sehr schwer. Ja. Zumal jetzt halt auch noch das Problem ist mit meinem Freund, Ex-Freund, das schlägt mich jetzt komplett um. Weil irgendwo, wenn du Not hast, hast du auch irgendwo eine Stütze. Und wenn du die Stütze dann nicht mehr hast, fällst du komplett aus dem Gleichgewicht. Und jetzt, da sitze ich jetzt und weiß überhaupt nicht mehr, was ich glaube, du hast dir heute Abend auch angerufen, um einfach mal dir auch Luft zu machen und zu reden. Ja. Und das ist auch völlig verständlich in der Situation. Nur weißt du, dass ich in dieser Sendung hier, in der Live-Situation natürlich zeitlich begrenzt bin. Aber du weißt, hoffe ich auch, wenn du die Sendung öfters verfolgst, dass ich im Hintergrund immer einen Fachmann habe, einen Psychologen. Ja, meine Mama hat mir das gesagt. Ja, den habe ich heute auch da, das ist der Ferdinand. Und ich biete dir sehr herzlich an, dass du dich jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch mit ihm, solange du möchtest, noch unterhalten kannst. Ja, das wäre gut. Und ich möchte dir von ganzem Herzen, ich glaube, jetzt spreche ich im Namen von allen Menschen, die jetzt zugeschaut und zugehört haben, alles Glück dieser Welt dir und deinem kleinen Jungen, dem Lukas, wünschen, dass er diese schwere Phase übersteht. Ja. Und dass alle Hoffnung, die es gibt, dass sich das verwirklicht und dass er über den Berg kommt. Ja, also ich danke dir recht herzlich dafür. Ne? Von Herzen alles Gute. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal sagen möchte, alle Eltern beziehungsweise alle Mütter, die Kinder haben, sollen ihre Kinder so nehmen, wie sie sind. Weil es kann von heute auf morgen ganz anders werden, auch wenn sie schreien und knatschen und nerven. Aber ihr habt gesunde Kinder und das ist das Wichtigste. Ja. Und haltet an eurem Partner fest, in Gottes Namen. Das ist ganz, ganz wichtig. So werde ich bedanken, mich recht. Liebe Simone, das geht so, du legst bitte jetzt auf und wirst dann sofort von meinem Psychologen, von dem Ferdinand, angerufen. Ja. Und nochmals von ganzem Herzen alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Danke. danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, hier live jetzt im Radio und im Fernsehen, wieder im Fernsehen, 0800 5678 111 und per Fax auch unter 0800 5678 110. Und der nächste Anrufer, das ist der Jens und Jens ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Jens. Mir fehlen jetzt ein bisschen die Worte. Ja, das ist sehr schlimm und sehr traurig, was Simone erzählt hat. Ich drücke Lukas auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, das machen wir alle mit vollstem Herzen. Ja, umschalten. Ja, zu dir und deinem Thema. Ja. Ich hatte letzte Woche dich angerufen, da hattest du ein Thema am Donnerstag, Frauen, die ich hasse. Mhm. Große und, Frauen hieß das. Ja, und da hatte ich angerufen und hatte gesagt, ich hasse meine Mutter. Mhm. Hab dann natürlich ein bisschen weiter ausgeholt. Eigentlich hasse ich meine Eltern. Ja. Warum hast du deine Eltern oder deine Mutter? Und zwar ist das so gekommen, dass ich bin nicht ganz gesund auf die Welt gekommen. Mhm. Und habe als Säugling ein Jahr im Krankenhaus gelegen, wurde mir die Schädeldecke erweitert. Und ich habe immer gedacht, okay, hast Pech gehabt. Und habe da eben 30 Jahre lang eben in dem Glauben gelebt, dass es eben einfach Pech war. Mhm. Und habe dann aber meine Eltern finanziell unterstützt und dann... Finanziell unterstützt? Ja, finanziell ja. unterstützt. Mhm. Und dann rief mich mal meine Schwester an, die lebt in Berlin, und sagte zu mir, kümmere dich um deine eigene Familie. Ja, ich sagte, warum? Ich muss ein bisschen helfen, die haben nichts und. Und dann sagte sie nur, kümmere dich um deine Familie, du warst als Kind nicht umsonst so krank. So, du warst als Kind nicht umsonst so krank? Ja. Das ist aber ein schlimmer Satz, der deutet darauf hin, dass die Eltern dich krank gemacht haben. Ja, genau. Genau. Und wie das? Ist das auch gewesen. Das hat mich natürlich erstmal fürchterlich stutzig gemacht und ich fing dann an nachzuforschen. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass meine Mutter, als sie im 8. Monat mit mir schwanger war, versucht hat, mich zu verlieren. Mhm. Wie hat sie das gemacht? Ja, so mit verschiedenen Mitteln, so gekochte Petersilie, den Sud trinken. Soll da wirken oder mal die Treppe runterfallen oder auch auf dem Bauch rumspringen und solche Sachen. Auf dem Bauch rumspringen? Mhm. Ist deine Mutter jemand auf ihrem Bauch rumgesprungen, als sie mit dir schwanger ging? Wer? Mein Vater. Der Vater? Ja. In welchem Monat? Im 8. Monat. Im 8. Monat? Tja. Woher weißt du das so genau? Es gab noch, obwohl es 30 Jahre her war, gab es noch Unterlagen. Weil die Operation damals ziemlich einmalig war. Sie wurde in der Universitätsklinik Hannover gemacht und auf diesen Unterlagen und auch den Unterlagen des Hausarztes. Und ich habe dann auch bei Verwandten geforscht und so kam eben eins zum anderen. Und dann stellte sich das eben heraus. Aber die Tatsache, dass der Vater auf deiner Mutter, die im 8. Monat schwanger war, herumgetrampelt ist, unser bewusst, um dich zu töten, wer hat das bezeugt? Das haben zum einen eine Tante und zum anderen die Schwester. Wir waren also insgesamt 11 Kinder. Mhm. Das ist eine ganze Menge. Und die Älteren, die haben das dann eben mitgekriegt. Mhm. Und deshalb bist du behindert zur Welt gekommen? Ja, nicht unbedingt behindert, aber es ist da schon was zurückgeblieben. Also durch die Operation kann ich mich nicht lange der Sonne aussetzen, sehe einen Kopfschmerzen, ich habe Pigmentstörung, eine Wirbelsäulenverkrümmung. Also du meinst, dass es da auf jeden Fall einen Zusammenhang gibt? Ja. Oder kann man auch sagen, aber das ist ja auch ist eigentlich egal, ob da vorher schon etwas vorlag. Das ist dann egal. Das ist ja nicht nachvollziehbar. Wieso ist das so passiert? Weißt du das? Deine Eltern haben 11 Kinder insgesamt. Und warum hat man dich nicht gewollt? Also, weiß ich nicht. Das ist gerade die Frage, die mich dann immer wieder beschäftigt. Warum haben sie mich nicht gewollt? Hm. Ich weiß, dass es auch bei anderen Geschwistern was gegeben hat, nur mich hat es extrem getroffen. Der wievielte bist du denn von den 11? Der 7. Der 7, also mittendrin. Mittendrin. Da warst du um die 30 Jahre, als du das erfahren hast. Ja. Als du das dann erfahren hast und das sich immer mehr verdichtet hat, dass es stimmt, du hast vorher du hast dich gut deinen Eltern gegenüber verhalten, du hast sie sogar finanziell unterstützt. Wie bist du ihnen dann gegenüber aufgetreten? habe dann erstmal den Kontakt abgebrochen. Hast du sie konfrontiert mit diesen Vorwürfen? Nein? Nein. Warum nicht? Weil sie nie was dazu gesagt hätten. Niemals. Oder hattest du auch Angst vor deren Reaktion wiederum? Ich weiß nicht, eigentlich taten sie mir in dem Moment schon wieder leid. Ich habe dann mit meinen Geschwistern gesprochen, ich habe gesagt, ich möchte es jedem erzählen, ich wollte es eigentlich bloßstellen damit, ja, und habe es dann aber nicht getan, weil sie mir am Ende irgendwo schon wieder leid taten. Mhm. Ja. Und was mich sehr wundert, dass du dann Mitleid empfunden hast für die Eltern, nachdem du so eine wahnsinnige Information bekommen hast. In dem Moment, als ich das erfahren habe, war das für mich so niederschmetternd. Mhm. Ich habe nur gedacht, warum gibt man so ein Kind nicht zur Adoption frei, warum gibt man es nicht weg? Hast du denn das überhaupt direkt am Anfang glauben können? Ich könnte mir vorstellen, dass eine natürliche Reaktion erstmal ist, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Gut, ich habe dann über meine Kindheit nachgedacht und habe nachgedacht, ich bin eigentlich relativ schlecht behandelt worden. Mhm. Weniger von meiner Mutter, der das ziemlich gleichgültig war, als mehr von meinem Vater, der also ständig zuschlug und mich grün blau schlug und für Nichtigkeiten. Ja. Also du hast in deiner Kindheit auch von Seiten deiner Mutter Liebe eigentlich nicht erfahren? Nein. Wie ist es dann zu erklären, dass das 30 Jahre geheim gehalten wurde, dass es dann doch nicht vorher an dich durchgesickert ist? Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch. Was ich mich aber auch frage, wieso wurde ich mit der Nase darauf gestoßen? Von deiner Schwester, ja. Man muss doch auch bedenken, was das für Reaktionen auslösen kann. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen labil gewesen wäre oder so, dann hätte ich mich wahrscheinlich weggehängt oder so. Warum von der Schwester zu diesem Zeitpunkt? Ja. Wahrscheinlich, weil sie gesehen hat, dass du dich so bemühst um die Eltern und da ist es ihr vielleicht so hochgekommen, dass sie das dann ausgesprochen hat. Der Kontakt ist jetzt seit 10 Jahren unterbrochen zu deinem er war dann sofort unterbrochen und ich habe dann aufgrund meiner jetzigen Lebensgefährtin, die darauf bestand oder mich dazu drängte, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen, habe ich dann mal wieder Kontakt aufgenommen. Aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass sich eigentlich in der Grundstimmung da nichts geändert hat. Ja. Meinst du denn, dass die was ahnen, dass du das weißt jetzt? Ich hab's ihnen jetzt gesteckt, ja. Ach du, was hast du gesteckt? Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe mir das von der Seele geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben, nachdem mir mein Vater wieder mal so eine, so eine merkwürdige Äußerung gemacht hat, wo ich mich so drüber aufgeregt habe. Habe ich mich hingesetzt, habe einen Brief geschrieben, habe den bestimmt 2 Wochen liegen gehabt, war hin und her gerissen und habe ihn dann abgeschickt. Aber sieh mal, was für eine Angst du hast, die damit zu konfrontieren. Ja. Wann hast du diesen Brief geschrieben? Vor etwa 2 Monaten. Das ist also noch gar nicht so lange her. Nein. Darauf haben sie sich jetzt nicht gemeldet. Nein. Hältst du es für möglich, dass jetzt der Kontakt für immer beendet ist? Ja. Und wie ist es heute? Du hast jetzt 10 Jahre darüber nachgedacht. Das hat 10 Jahre in dir gebrodelt quasi. Hast du sie? Beide. Ja. Und immer die Frage, warum? Warum ich? Warum wollten Sie mich nicht? Ja. Wenn Sie 11 andere Kinder haben, warum wollten Sie mich nicht? Haben Sie denn die anderen Kinder gut behandelt? Gab es da große Unterschiede? Auch nicht. Es ist so gewesen, dass also nach dem 18. Lebensjahr jeder gegangen ist und dass wir heute da ganz alleine sitzen. Also, unser Thema war ja böse Frauen, dann heißt das hier böse Eltern. Ja. Böse Menschen, schlechte Menschen. Ja, schlechte Menschen. Würdest du jetzt so weit gehen, dass du sagst, das Schicksal meiner Eltern, wie alt sind die übrigens jetzt? Die sind sehr alt, böse Menschen werden sehr alt. Wie alt sind die? Vater ist über 80, meine Mutter über 70. Dass dir das Schicksal dieser Eltern jetzt völlig gleichgültig ist? Weißt du, mein Vater hat 2 Herzinfarkte überlebt, ja. Und ist sehr, sehr alt geworden. Und dann höre ich solche Sachen wie von dem kleinen Lukas eben, der so jung, so krank wird und keine Chance hat. Oder vielleicht keine Chance hat. Ne? Und da frage ich mich, warum, ja. Böse Menschen werden so alt und unschuldige Menschen müssen sterben. Ja. Ja. Würdest du deine Hassgefühle so weit formulieren, dass du sagst, ist es mir auch völlig egal, wenn er jetzt stirbt oder wenn er leidet, ist es mir alles egal? Gut, er soll nicht leiden, aber wenn er sterben würde, wäre es mir egal, ja. Würdest du zur Beerdigung gehen? Nein. Ich würde auch nicht eingeladen werden, davon mal abgesehen. Mhm. Hast du denn jetzt jemanden aktuell noch oder in all den Jahren gehabt, der dir so ein bisschen geholfen hat? Hast du? Ja, ich bin verheiratet gewesen eine lange Zeit und hatte da überhaupt keine Unterstützung. Mhm. Ja. In der Zeit kam das eben raus vor 10 Jahren und hatte überhaupt gar keine Unterstützung, bin zu meinem Keller gegangen. Mhm. Weil ganz einfach gesagt, ach, vergiss das doch, scheißegal. Mhm. So richtig so gefühlskalt, ja. Mhm. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, ja. Ja, aber das braucht man natürlich auch. Da muss man reden und reden und reden und immer wieder reden. Ja. Ne? Weil da sind ja so tiefgründigste Verletzungen in dir passiert und die Narben. Tief sitzende Narben, ja. Vor allem finde ich das auch. Mhm. Lieber Jens, ich wünsche dir, ist das denn jetzt so gesundheitlich bei dir alles im Lot, ja, oder? Ja, ich kann da gut mit leben. Mhm, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Von Herzen. Danke. Von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir als nächsten Anrufer den Ralf. Und Ralf ist 35 Jahre alt. Ralf hat aufgelegt. Oder die Leitung ist zusammengebrochen, keine Ahnung. Dann nehmen wir den Klaus und Klaus ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Dom. Ja, nee, ist der Klaus. Hallo, Klaus. Ich wollte erzählen, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, über meinen Penis. Der ist nämlich enorm klein. Mhm. Der ist kleiner als 1 Zentimeter. Wie bitte? Der ist kleiner als 1 Zentimeter. Als 1 Zentimeter? Er ist kleiner als 1 Zentimeter. 1 Zentimeter ist so groß. Ja, genau. Schade, dass die Redaktion das Bildtelefon nicht zugeschaltet hat. Ich hätte es live gezeigt. Okay, machen wir es ohne Bildtelefon. Der ist kleiner als 1 Zentimeter. Ich glaube, dass wir es gar nicht technisch im Moment können, sonst würden wir es natürlich machen. Ich bin ganz sicher, dass die Kollegen es sonst gestrickt hätten. Nee, ist ja gar kein Problem. Mhm. Ich kann mal darüber erzählen. Also ich lüge bestimmt nicht irgendwie, ne? Ja. Er ist wirklich kleiner als 1 Zentimeter im nicht erregierten Zustand. Mhm. Wenn er praktisch lasch ist, sag ich mal. Ne? Und im erregierten Zustand 2 Zentimeter oder was? Nee, über 16 Zentimeter. Wie bitte? Weit über 16 Zentimeter. 16,4. Das gibt's doch gar nicht. Ist Tatsache, ja. Und ich wollte eigentlich, warum ich angerufen habe, denn eine ganze Männer, die einen kleinen Penis haben, mal sagen, dass das überhaupt kein Problem ist, denn ich habe seit 43 Jahren noch nie, wirklich noch nie, und ich lüge nicht, damit ein Problem gehabt. Ja, Klaus, du hast ja, wenn es denn stimmt, was ich eigentlich gar nicht glauben kann, 1 Zentimeter... Ich habe der Redaktion angeboten, das Bildtelefon zu schicken. Ja, du klingst auch wirklich sehr glaubwürdig, aber du verstehst, dass ich jetzt erstmal sehr baff bin. Wie ist das möglich? Wo ist die Masse, die sich dann so weit ausdehnt? Ja, das kommt mit dem Reifen. Ne? Wie? Das kommt, ja, wenn er hart wird, wenn du erregt bist. Ja, ja. Ich denke, das kommt vom Blut her irgendwie. Ja, schön. Natürlich schon, aber... Ich habe jetzt keine Medizin studiert. Nein, aber du hast gerade gesagt, du wolltest allen Männern Mut machen, die einen kleinen Penis haben. Aber wenn es so ist, wie du das beschrieben hast, hast du im Prinzip keinen kleinen, denn wenn es losgeht, ist ja schon... Ja, wenn es losgeht, ist er groß. Ne? Ja. Das einzige Problem, was ich habe, wenn es kurz vorher soweit ist, dass man sich auszieht, und er ist praktisch noch gleich. Den sieht man ja gar nicht. Ja, den sieht man eigentlich gar nicht, das ist richtig. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich sage der Frau vorher, meine ist kleiner als 1 Zentimeter. Und dann sagt die, ist okay, will ich sehen. Ja. Sagt die ganz klar. Und dann kriegt die Frau wahrscheinlich einen Schock, ne, wenn es losgeht. Dann kriegt die Frau wahrscheinlich einen Schock, wenn es dann losgeht. Und also 16 cm, wenn er erregiert ist, ist auch nicht so groß, dass sie einen Schock bekommen. Nee, muss. Aber wenn man 1 Zentimeter erstmal nur gesehen hat und dann auf 16, dann ist das schon fulminant, ne? Ja, das stimmt schon, das muss ich zugeben, ne? Ich denke, die ganze Zeit. Eine Minute, es dauert schon 2 bis 3 Minuten, bis er so groß ist. Ja. 2 bis 3 Minuten. Ich denke, ganze Männer, die einen kleinen Penis haben, ich schwöre vor Gott, die sollen vor Frauen keine Angst haben irgendwie oder keine Minderwertigkeitskomplexe oder schon irgendwie was Schlechtes fühle. Ja. Ich habe noch nie in meine ganze 43 Jahre, und ich habe meine erste Freundin mit 14 Jahren gehabt, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht von 14 bis 43. Aber Klaus, wenn du denen in der Disco sagst oder wo auch immer, wo du die Mädels kennengelernt hast. Oder? Ich sag gar nicht in der Disco, ich sprach gar nicht in der Disco rum, meiner ist nur 1 Zentimeter groß, da kann ich heimgehen, gell? Ja eben, aber wenn du es vorher, bevor du dich ausgezogen hast, einer Frau sagst, pass mal auf, der ist nur 1 Zentimeter groß, ist da nicht doch schon die eine oder andere Dame gegangen, hat ihr Handtäschchen genommen und war weg? Ich schwör vor Gott, und ich bin evangelisch. Noch nie. Ich schwöre vor Gott, noch nie. Köstlich. Ich schwöre vor Gott und ich bin evangelisch. Es ist noch nie eine Frau ausgelaufen, ja, weil ich einen 1 cm großen Penis habe. Ich muss noch dazu sagen, ja. Also ich stehe mehr, ich stehe nicht so auf Geschlechtsverkehr, muss ich ganz offen zugeben. Mhm. Stehe ich nicht so drauf. Ich bin mehr für orale Sex, also Unilingus, Fellatio und so weiter. Okay, ja. Das ist mein Fall, ja, hauptsächlich. Ne? Und auch das sage ich groß vorher, bevor ich mit einer Frau ins Bett gehe. Hm. Okay, wenn es eine will, Geschlechtsverkehr, dann mache ich das auch. Hm. Und ich vollziehe das auch mit Erfolg. Aber was nicht sein muss, muss nicht sein. Gut. Der eine ist schwul, die andere Frau ist lesbisch, gell? Ja, ja. Also jeder so, wie er will. Ja. Weißt du, Klaus, ich überlege mir gerade, wie das anatomisch zu erklären ist. Vielleicht ist dein Penis mir nach innen gewachsen. Und der fährt sich dann aus, wenn du erregt bist. Vielleicht ist das so, weil sonst kann ich es mir wirklich nicht erklären. Nach innen gewachsen, da ist schon 1 Zentimeter groß, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Nein. Nein, vielleicht sind die anderen Zentimeter irgendwie, weißt du, sonst, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, die Haut und die das ist ja ein Muskel auch, oder die Gewebemasse ist ja einfach nicht da. Ja, der besteht, wenn es mal Winter ist, wenn es kalt ist. Ja. Ist der Zentimeter gar nicht da, er besteht nur aus Vorhaut. Der Penis besteht nur aus Vorhaut. Was gäbe ich drum, dass unser Bildtelefon jetzt ganz wäre? Ja, ich habe der Redaktion angeboten. Ich habe auch gesagt, wenn die Nachbarschaft zuschaut, 2-3 Häuser weiter, ist mir egal. Das würden wir alle gerne jetzt das doch sehen. Nee, aber war auch so. Jetzt hat mich. Aber weißt du, was du machst? Nee, weißt du, was du machen kannst? Ja, du kannst mir bitte ein Foto machen davon. Ein Foto? Und das schicke ich dann zu. Und wenn, darf ich das hier zeigen, das Foto? Das darfst du zeigen. Machen wir ein schönes, großes Foto, damit ich das in die Kamera halte. Aber ich würde dann gerne vorher informiert, wäre in welcher Sendung das läuft. Absolut, oder? Absolut, das machen wir, ja. So gern, okay. Was ich auch gerne noch fragen wollte, ist denn der Hodensack auch so klein? Oder? Nee, aber was heißt klein? Der Hodensack, ich muss gerade mal runterschauen, nee. was heißt klein? Der ist schon klein. Aber im Verhältnis zum 1 cm Penis ist er erheblich größer. Also es sieht dann schon sehr kurios normal aus. Und es kommt auch modsmäßig was raus. Also es ist nicht so, dass mein Same reduziert ist dadurch. Naja, es fließt ordentlich. Also du bist in voller Manneskraft. In voller Manneskraft. Ja. Und also, ich muss dazu sagen, ich habe kein Problem damit und ich freue mich, dass ich heute Abend darüber habe reden dürfen. Ja, und du hast jetzt den Männern Mut gemacht, die wirklich auch einen kleinen Penis haben, vielleicht auch irrigiert einen kleineren Penis, dass du sagst, es ist ja doch alles in Ordnung. Ja. Ja, obwohl, und das muss auch so sein, weil ich habe schon oft Talkshows gesehen, da hat der eine gesagt, oh Gott, ich habe nur 6 Zentimeter. Mhm. Ja, ich wäre froh, ich hätte 6 Zentimeter. Ja, aber ich muss immer wieder sagen, du hast gute Reden. Wenn es zur Sache geht, hast du was zu bieten. Ja. Mhm? Also das ist 16,3. Ja. Wenn er jetzt irrigiert auch nur 5 Zentimeter wäre, würdest du wahrscheinlich nicht so reden. Da hätte ich nicht angerufen. Genau. Also Klaus, wir sind alle gespannt auf die Post von dir. Mach es ganz schnell, damit wir es vor Weihnachten noch alle sehen können. Und wir informieren dich dann auch, wann, in welcher Sendung ich das Foto präsentiere. Aber ich werde informiert, okay. Absolut, das verspreche ich dir. Dann schicke ich das Bild zu. Das mach bitte. Ich schicke es morgen schon ab. Du bist auch verheiratet im Moment, hast du gesagt, ne? Nee, ich bin geschieden seit 5 Jahren. Achso, hast du eine Freundin im Moment? Ja, eine Freundin kann man nicht sagen, das ist mehr so ein normaler Kontakt. Ach so. Also, ja. Aber es war, wie du gerade auch unterstrichen hast, all die Jahre kein Problem. Kein Problem, kein Problem, wirklich nicht. Da sind wir beruhigt und sind auch sicher, dass es in der Zukunft kein Problem geben wird. Nee, ich glaube es nicht, weil natürlich das schon früher gab, das Problem. Also es wird sich nicht entwickeln, glaube ich nicht mehr. Nee. Lieber Klaus, ich freue mich auf deine Post. Und ich freue mich auf deine Sendung jede Nacht, weil ich schaue die fast täglich. Das ist sehr schön, da freue ich mich sehr. Alles Gute. Okay, Domian. Tschüss, Klaus. Jo, Allah, tschüss. Tschüss. 1:33:50 und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1 Zentimeter. We'll be right back. Auf die Sekunde, 1.34 Uhr und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema und ich bin sehr gespannt auf morgen. Morgen heißt unser Thema nämlich die geheimen Wünsche der Frauen. Was werden wir da alles lernen morgen? Die geheimen Wünsche der Frauen. Ich will morgen mit ganz vielen Frauen reden. Und ich möchte, Mädels, dass ihr mir euer Herz öffnet und mir eure Geheimnisse erzählt. Die geheimen Wünsche der Frauen. Morgen Thema bei Domian. Jetzt ist Margit bei mir zu Gast. 47 Jahre alt. Guten Morgen. Margit, hallo? Ja, hallo. Ja, Margit, guten Morgen. Ich, hallo. Ich habe ein Problem und zwar hatte mein Mann am 16.11. einen schweren Arbeitsunfall. Ja, was ist da genau passiert? Und mein Mann, der ist schon seit knapp 23 Jahren bei Stadt Detmold beschäftigt als Müllwagenfahrer und der hilft so den Kollegen, wenn mal sehr viel zu tun ist, dann steigt er damit aus und hilft auch dem Müll mit zu entsorgen. Und dabei hat er seine Hand in die Schüttung bekommen, die nur noch an zwei Hautfetzen gehangen hat. Und die haben sie ihn jetzt wieder dran genäht. Aber die Ärzte können jetzt halt noch nicht sagen, inwiefern dieser Nerv so geschädigt ist, ob er jemals die Hand wieder richtig bewegen kann. Das war am 16.11., das ist ja noch gar nicht so sehr lange her. Nee, das ist jetzt während Donnerstag. Ernst, 3 Wochen. Liegt er noch im Krankenhaus? Ja. Ja, natürlich, bei so einem schweren Unfall. Hat er noch sehr starke Schmerzen? Ja, also wo er eingeliefert worden ist, also ich hatte Bescheid bekommen von seinem Chef, also Vorarbeiter sozusagen, und der hat mich dann auch gleich in eine Ambulanz gefahren und da hatte er schon sehr starke Schmerzen. Und wie ist das heute? Ist es immer noch sehr Schmerz? Nein, jetzt geht's eigentlich. Die werden ja versorgt so mit Medikamenten. Starke Schmerzmittel. Ja, genau. Aber die Hand ist wieder angenäht worden und es funktioniert auch, es wächst auch wieder an. Ja, kann man die das Hand noch nicht ist sagen? Angenäht, der kann auch die Finger schon etwas bewegen. Aber das Handgelenk selber, das macht mir Sorgen. Weil die kippt runter und da sagt der Arzt ja auch, sagt er, man muss jetzt abwarten und Geduld haben. Es wird nie wieder so, wie es mal war, aber... Aber es besteht die Chance, dass es eventuell sich wieder regeneriert. Es kann sein, aber die können mir nichts versprechen. Er muss natürlich damals Höllenschmerzen gehabt haben, ne? In dem Moment, als es passiert ist. Ne? Ja, ja. Oder die Schmerzen sind so stark, das hört man ja auch manchmal, dass die Leute die gar nicht mehr wahrnehmen und erst hinterher. Ich bin ja schon froh, dass der Kollege noch rechtzeitig diesen Schalter da ausmachen konnte. Sonst wäre die Hand ja weg in der Presse. Dann hätten die ja gar nichts mehr machen können. Hat das denn jetzt für euch und euren... Habt ihr Kinder? Ja, wir haben zwei erwachsene Kinder, und eine Tochter. Auch Auswirkungen vielleicht jetzt finanziell, dass er nicht mehr arbeiten kann, dass er Frührentner wird oder so. Habt ihr darüber auch schon gesprochen, wie das geht? Nein, darüber habe ich ehrlich gesagt mir noch keine Gedanken gemacht. Also erstmal ist er krankgeschrieben jetzt und dann muss er... erstmal die Genesung abwarten und vielleicht geht es ja auch wieder, das kann ja sein. Ich will jetzt hoffen, dass es wieder wird. So wie ich das jetzt so verstanden habe vom Arzt, der sagte, wenn nach einem halben Jahr sich immer noch nichts tut mit dem Handgelenk, dann wollen sie ihn nochmal offen machen. Und mal nachschauen, ob man noch irgendwas machen kann. Erklären die Ärzte oder der Arzt dir und dein Mann das denn richtig? Hast du den Eindruck oder traut man sich dann doch nicht so nachzufragen? Ja, die sind also ziemlich verschlossen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Weißt du, Margit, man braucht sich da überhaupt nicht zu schämen, die zu löchern. Immer und immer wieder fragen. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Wenn ihr das nicht richtig versteht, was da passiert, geh nochmal zu dem hin und der muss dir das auch richtig erklären. Und deinem Mann auch. Das ist ja auch wichtig, dass man die Informationen hat, um vielleicht auch noch mehr Hoffnung dann zu kriegen, das wird schon wieder alles. Ja, ich sehe ziemlich schwarz, wenn für meinen Mann auch, ich meine, weil er ist so ein Typ, der nicht gerne so zu Hause ist, der ist so ein richtiger, wie soll ich sagen, so ein Arbeitertyp. Ein Arbeitertyp, ein Arbeitstier. Ein Arbeitstier. Ja. Ja. Aber wir wollen ein bisschen den Teufel an die Wand malen. Vielleicht wird es auch alles noch ganz gut werden. Es ist ja nur gerade erst noch ein paar Wochen her und da wird man auch noch nicht richtig was sagen können. Mhm. Jetzt musst du auch versuchen, ihm ein bisschen Mut zu machen. Ja, das tue ich ja schon. Ihn auch so ein bisschen aufbauen mit so Gesprächen und einfach ein bisschen Mut machen. Mhm. Er wird sicher eine ganze Weile im Krankenhaus noch bleiben, dann wird eine Reha sicher sein, Training und weiß ich, was man da alles macht. Und vielleicht gibt es ja, wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, wirklich die Chance, wie der eine Arzt ja zu sagen gesagt hat, dass man das nochmal vielleicht etwas operiert. Ja, also sicher. Ich bitte dich, ich weiß nicht, ob er mich kennt, grüße ihn mal ganz herzlich von mir. Das werde ich tun. Ne, sag gute Besserung. Ja. Und er soll nicht zu viel Respekt vor den Ärzten haben, er soll den Mund aufmachen und fragen. Mhm. Ne? Ich meine, ich habe dasselbe schon mal auch selber an eigenen Leibe gespürt. Mhm. Wie sowas ist. Ich habe mal 88 einen Fuß verloren. Wie, du hast 88 einen Fuß verloren? Ja, auch durch einen Arbeitsunfall. Und du hast keinen Fuß mehr? Doch, der ist auch wieder da. Auch wieder? Ja, dann trifft aber eure Familie makaber seltsam. Da ist irgendwie der Wurm drin. Und das funktioniert bei dir wieder richtig mit dem Fuß? Nee, so richtig nicht, aber ich schlafe mich halt so durch, ne? Aber dann kannst du das ja alles wirklich ganz richtig nachvollziehen, ne? Was, ja, was er auch mitmacht und was für Schmerzen das sind. Ich stehe jetzt auch noch immer vor dieser Entscheidung, ob ich mich nochmal operieren lasse oder nicht. Mhm. Also zig Ärzte haben mir dazu geraten, das Gelenk jetzt versteifen zu lassen. Mhm. Bei mir war es eben durch mehrere Trümmerbrüche, durch einen Arbeitsunfall, da hatte ich das Fußgelenk also beidseitig, Trümmerbrüche und die Ferse war gebrochen, es war quasi alles durch. Wie ist das denn passiert überhaupt? Ich war früher mal Zeitungsaufträgerin. Ja. Und da bin ich bei Glatteis so fürchterlich nachts gestürzt. Ja. Und mich hatte auch keiner gefunden. Und da lag ich denn da auch bei 19 Grad minus. Aber da war der Fuß ja nicht ab, sondern nur schwer zertrümmert, ne? Ja, der war so gut, die Ärzte sagen, der war so gut wie ab. Also da war zwischen Fuß und Bein nur noch Haut. Ach so. Das war alles weg. Naja, solche Brüche gibt es ja. Ja. Also Margit, das ist nun auch relativ geheilt. Ne? Du musst jetzt die Entscheidung treffen, ob du nochmal unter das Messer gehst. Aber ich glaube, jetzt müsst ihr euch erstmal um deinen Mann kümmern. Ne? Ja, das sicherlich. Ich wollte jetzt auch nur damit sagen, dass ich weiß, was er jetzt zur Zeit macht. Das kann ich verstehen, das glaube ich ja. Du grüßt ihn herzlich von mir. Das mache ich. Alles Gute. Und vielleicht ist es ja in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, alles wieder in Ordnung. Und er kann auch wieder arbeiten, genau. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Margit. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich in der Leitung am Telefon die Stefanie und Stefanie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen, Stefanie. Ja, und zwar mein Thema ist heute Adoption. Dein Thema ist heute Adoption. Aber wir haben noch nicht miteinander geredet, ne? Nein. Noch nie, wenn du sagst, dein Thema ist heute. Weil du hattest ja eben jemanden in der Sendung, wo er sagte, Vater trampelt Mutter auf dem Bauch. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich gut, das heute mal anzusprechen. Mhm. Inwiefern möchtest du dieses Thema ansprechen? Ja, und zwar habe ich nach 19 Jahren meine Mutter wiedergefunden. Ah, also du bist ein Adoptivkind. Ich bin ein Adoptivkind, ja. Und wann hast du bist jetzt 19 und wann hast du erfahren, dass deine Eltern nicht deine leiblichen Eltern sind? Mit 6 Jahren. Ach so, früh schon. Das war für mich heftig, ja. Inwiefern heftig? Ja, und zwar hatte ich mit meinen Adoptiveltern Palaver. Mhm. Und dann bin ich heulend nach draußen und dann sagte meine Nachbarin wieder, hast du wieder Palaver mit deinen Alten gehabt? Ich so, ja. Ja, und dann meinte... Wie, mit 6 Jahren haben die schon gesagt, hast Palaver mit deinen Alten gehabt? Ja, also meine Nachbarn sind ziemlich krass gewesen. Naja. Ja. Und und dann halt hat sie mir das erzählt, dass das nicht meine richtigen Eltern sind. Ja, und dann bin ich halt zu meiner Mutter und hab halt gesagt, Mama, wie, du bist nicht meine richtige Mutter. Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, komm, setz dich mal her, ich erkläre dir das. Und war das damals als kleines Mädchen für dich schlimm oder hast du es relativ schnell geschluckt und hast gedacht, na okay, ist halt so? Ja, kann ich so nicht sagen, dass ich das relativ schnell geschluckt habe. Also seitdem ich es wusste, habe ich ziemlich unter Schlafstörungen gelitten, unter Weinkrämpfen. Mhm. War eine schlimme Zeit. Ja. Hast du es denn bei deinen Adoptiveltern gut gehabt? Es ging. Also Kinderzeit ja, aber dann war ich ja von 95 bis 98 im Heim. Mhm. Und 98 bin ich wieder nach Hause gegangen. Und warum bist du ja ins Heim gekommen? Weil das zu Hause absolut nicht mehr geklappt hat. Also waren so viel Spannungen zwischen dir und den Adoptiveltern? Ja. Ja. Die Ehe von den beiden ist auch ziemlich kaputt. Mhm. Jetzt hast du mit, in welchem Alter warst du denn, als du deine leibliche Mutter getroffen hast, kennengelernt hast? 19. Also ist jetzt in dem 19. Lebensjahr? Ja. Ich dachte, das wäre schon ein Jahr her oder so. Im Juli. In diesem Jahr? Ja. Hast du dich selbst auf die Socken gemacht und hast gesucht oder hat sich das so ergeben? Nein, ich habe mich selber auf die Socken gemacht. Mhm. Und war das schwer? Es ging. Man hört immer so Geschichten, dass es irrsinnig schwierig ist, die leiblichen Eltern zu finden für manche Adoptivkinder. Also es ging unheimlich schnell. Ich hatte da wieder mit meinen Adoptiveltern Palaver und hatte einen Antrag auf betreutes Wohnen gestellt. Mhm. Der ist abgelehnt worden. Mhm. Ja, und da habe ich das bei meinem Jugendamt zur Sprache gebracht, und so mit der Suche. Und so ging es dann los. Ja, und die haben die Adresse von der Adoptionsstelle mir gegeben. Mhm. Ja, und dann habe ich da angerufen, habe der Frau das gesagt. Mhm. Die kannte mich auch noch, weil es 81 war, 1981. Ja, und die haben dann an Einwohnermeldeamt und so geschrieben. Mhm. Ja, und die haben das dann halt rausgefunden, dass die hier in Viersen lebt, wo ich jetzt auch wohne. So, und das war im Juli in diesem Jahr. Da hast du deine richtige Mama kennengelernt. Ja. Wie war sie denn? Wie war das? Das war schon komisch. Das also, glaube ich. Ja, ich hatte die angerufen, die das gefragt, ob die mich abgegeben hat. Mhm. Und die wusste, dass ich 19 bin. Hattest du nicht irrsinniges Herzklopfen, als du da angerufen hast? Ja, klar. Klar, ne? Mhm. Vor allen Dingen... Ich hatte ja schon so Gedanken, ob da vielleicht noch Halbgeschwister und so sind. Mhm. Und tatsächlich 5 Stück. 5 Stück noch. Ihr habt euch dann natürlich auch getroffen dann irgendwann. Ja, klar. Und wie ist das Verhältnis jetzt heute, ein paar Monate später? Wir sehen uns regelmäßig. Also wenn sie da ist und sie hat Zeit, kann ich kommen, wann immer ich will. Also verstehe ich das richtig, dass es ein gutes Verhältnis ist, was ihr habt miteinander? Ja, klar. Klar, auch zu den Halbgeschwistern. Ja, meine... Also die Schwester nach mir, die war sogar beleidigt, dass Gisela ihr das nicht eher gesagt hat. Gisela ist die Mama? Ja. Ja. Wieso hat denn deine Mutter dich weggegeben damals? Sie war 17, also sie hat mich auf ihrem 17. Geburtstag gekriegt. Mhm. Und wir haben am 8.4. haben wir zusammen Geburtstag. Aha. Also sie war zu jung, sie konnte dich damals nicht aufziehen. Deshalb hat sie dich freigegeben zur Adoption, oder wie? Ja, also... Die Oma von ihr, die Mutter von ihr, normal gäbe es mich gar nicht, weil die Mutter von ihr wollte, dass sie mich abtreibt. Mhm. Nur das ging nicht mehr, weil sie Ende 3. Monats mit mir war. Mhm. Das ist ja nicht mehr möglich. Ja. Und dann sah deine Mama sich außerstande, dich aufzuziehen, auch finanziell oder aus irgendwelchen anderen Gründen? Nein, also ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, weil es ist schon fast ein halbes Jahr jetzt her. Das ist eine lange Zeit für ein junges Mädchen, dein Alter, stimmt. Aber ja, sie konnte es, denke ich mal, auch nicht, weil sie war halt 17. Aber du nimmst es ihr nicht übel und das ist jetzt auch kein Thema mehr. Ja, doch, also manchmal reden wir schon noch drüber. Also, hast du denn auch noch leibliche Geschwister oder sind das alles deine Halbgeschwister? Also von meiner leiblichen Mutter sind es Halbgeschwister. Mhm. Und von meinen Adoptiveltern, der Sohn ist theoretisch mein Bruder. Aber auch nicht richtig eben, ne? Da sind die Halbgeschwister, die ja näher als der Sohn von den Adoptiveltern. Ja, aber ich sag mal so, mich wurmt es halt noch, dass mein Adoptivbruder, also von meinen Adoptiveltern, der ist 12 und der weiß es noch gar nicht, dass ich nicht seine richtige Schwester bin. Ja, das sollten aber die Adoptiveltern ihm dann schon mal endlich sagen, finde ich auch. Ja, also ich drängel immer drauf, aber Mama meint halt, es ist noch nicht die Zeit da. Wohnst du denn im Moment noch jetzt wieder bei deinen Adoptiveltern? Nein, ich bin da ausgezogen. Ich lebe seit dem 27.06. alleine. Ach so. Also, eigentlich ist es ja auch eine Geschichte, die jetzt ganz gut geendet ist. Ne? Du hast deine richtige Mutter wiedergefunden, ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander, da sind noch viele Halbgeschwister dazugekommen und es gibt auch ein relativ normales Verhältnis zu den Adoptiveltern. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder, Gott sei Dank. Durch die räumliche Trennung. Stefanie, ich wünsche dir alles Gute für alles Weitere, was du vorhast und planst. Ja, das schaffe ich auch. Was willst du denn machen, beruflich? Also zurzeit ich war in einer Maßnahme beschäftigt und da habe ich gekündigt, weil ich nicht klargekommen bin. Ja, und jetzt muss ich mir halt Arbeit als Gärtnerin suchen. Ja, das ist doch ein guter Plan. Jo. Ne? Und ich wünsche dir viel Glück, dass du eine gute Arbeit findest. Ja, danke. Stefanie, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Inge, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Inge. Jürgen, jetzt geht es nochmal um eine Krankengeschichte. Ja. Und zwar geht es um meine Tochter. Die ist 23 Jahre alt. Ja. Und leidet unter MCS. Das ist eine sehr wenig bekannte Krankheit. MCS heißt die Krankheit? MCS. Was, wie heißt das ausgeschrieben? Das heißt Multiple Chemical Sensitivity. Und was ist das für eine Krankheit? Es ist eine mehrfache Überempfindlichkeit gegen Chemikalien aller Art. Mhm. Und es ist ein sehr vielfältiges Krankheitsbild. Bei meiner Tochter ist leider, leider ziemlich schlimm, weil bei ihr geht es über den Riechnerv, über das ganze Nervensystem. Und sie hat nach der zweiten Geburt jetzt im Juli, sie hat eine Tochter jetzt bekommen im 15. Juli und hat einen eineinhalbjährigen Sohn. Mhm. Ja, und durch die ganze Schwäche, wo dadurch entstanden ist, die ganze Anstrengung, sie ist eben krank, das ist da jetzt erst zum Tragen kommen. Sie hat gestillt alle zwei Stunden und konnte nicht mehr schlafen, ist nicht mehr zum Essen kommen, sie hat abgenommen, die hat ist immer schwächer geworden. Lass mich mal ein bisschen zurückgehen. Diese Krankheit, hat sie die schon immer oder ist die später aufgetreten? Sie sagt, sie hat sie schon immer und man kann jetzt erst, da das so akut ausgebrochen ist, nachvollziehen, was in der Kindheit passiert ist. Wann ist sie akut ausgebrochen? Jetzt durch die Geburten oder vorher schon? Ja, die Geburten nicht direkt, das ist einfach der Erschöpfungszustand, der dadurch entstanden ist. Ne? Durch das Stillen, das laugt ja alles aus. Also damit fing es eigentlich jetzt an und da ist es auch diagnostiziert. So akut. So akut. Dann ist es auch jetzt erst diagnostiziert worden. Bitte? Ist es auch jetzt erst diagnostiziert worden? Ja. Jetzt erst. Ja. Wie macht sich denn das so im Alltag? Du sagst eine hohe Empfindlichkeit gegen alle Art von Schiefen. Ich ziehe es aus der Wohnung raus, weil sie ist in der eigenen Wohnung, sie hat noch nicht so lange geheiratet, die haben neue Möbel gekauft, die dampfen aus. Ne? Die Küche ist neu und das Schlafzimmer ist neu und. Das riecht alles nach Chemikalien. Ja. Und da ist im Schlafzimmer ist nachweislich, jetzt haben sie messen lassen, Formaldehyd drin. Mhm. Das ist MAC-Wert, ist der Grenzwert bei 60 und der Messwert war 120. Mhm. Ja. Gut, das setzt natürlich jetzt auch gesunden Leuten schon ein bisschen zu, aber deine Tochter ist ja nun offensichtlich sehr empfindlich. Wie macht sich denn das dann bemerkbar? Sie ist empfindlich da. Ich zitiere dir das mal kurz jetzt vom Arbeitsmediziner. Ne? Der schreibt: Manche der Betroffenen erkranken innerhalb weniger Wochen oder Monate, bei anderen entwickeln sich die Symptome über Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Zu Beginn klagen viele Patienten über Taubheit in Armen oder Beinen. Mhm. Später spüren sie Schmerzen in Muskeln und Gelenken. Mhm. Sie sind weniger leistungsfähig, manche leiden unter Geschmacksirritationen. Mhm. In besonders schlimmen Fällen lässt auch das Gedächtnis nach. Und oft kommt chronische Müdigkeit hinzu. Soweit der Arbeitsmediziner. Wie ist es denn jetzt? Wie ist es denn bei deiner Tochter? Sie hat Sehstörungen bekommen. Mhm. Sie ist total schwach geworden. Sie konnte nicht mal ihre Kinder mehr. Sie konnte beide Kinder nicht mehr versorgen, geschweige den Schreien hören. Wo lebt sie denn dann überhaupt? Weil überall riecht es. Wir doch chemische. Sie ist isoliert im Moment bei mir. Also bei mir, mein Mann. Wir haben ihr Zimmer eingerichtet. Da ist nur noch ein Bett drin. Selbst das Telefonkabel muss man rausziehen. Ach, und sie kann auch gar nicht aus dem Zimmer raus? Sie kommt schon aus dem Zimmer raus, aber sie leidet dann sofort. Sie kriegt Symptome, sie sagt, die Zunge wird pelzig, der Arm wird pelzig, sie kriegt Kribbeln im Bein, je nachdem wie das. Aber es ist wahrscheinlich noch viel schlimmer. Nur wenn die Zunge pelzig wird, lässt sie ja nicht ihre Kinder allein. Das ist ja wahrscheinlich viel schlimmer, ne? Es geht ja auch an die Kraft, an die Nerven. Mhm. Und sie kann also sich momentan nur im Raum hier bewegen, im Haus. Mhm. Sie geht dann zur Regeneration. Mhm. Das muss sie haben, dass im Umfeld nichts ist zum Schlafen. Mhm. Ja, da kann sie sich einigermaßen regenerieren. Mhm. Aber so wie sie mit bestimmten Stoffen in Berührung kommt, kommen die ganzen Symptome. Wie ist es denn beispielsweise, wenn man in ein Badezimmer geht und man, da riecht es ja auch noch Chemikalien. Man hat gerade was gehört. Alles beseitigen. Das haben wir jetzt im Laufe des Zieses ein Vierteljahr hier. Ne? Mhm. Ich habe alles wegräumen müssen. Ich kann nichts mehr mit Weichspüler, nichts mehr mit Waschmittel waschen. Boden. Du kannst auch in die Toilette nichts reinschütten und mal durchschrubben und so, das geht alles gar nicht. Putzmittel, Spülmittel, Kosmetika. Mhm. Wir waschen uns nur noch mit Kernseife. Mhm. Ach, Kernseife macht nichts aus. Nee, weil das riecht ja nicht. Was macht, wo sind denn jetzt im Moment die beiden Kinder? Der Alexander ist eineinhalb, der ist bei uns hier. Mhm. Und die Kleine, leider, ist bei der anderen Oma, weil ich das selber nicht schaffe. Ich bin selber auch krank, ich habe Morbus Crohn. Und ich bräuchte selber Ruhe. Und mir geht das so an die Substanz. Also die Tochter ist 23 Jahre alt und quasi völlig aus dem Verkehr gezogen. Ja. Was macht sie denn den ganzen Tag? Ja, das ist das Problem. Sie ist sehr kontaktfreudig und es fällt ja alles. Sie schaut wieder Fernsehen, sie kommt zu mir, sie sagt, das riecht alles. Elektrosmog, alles riecht sie. Man kann es nicht beschreiben. Die kann hier, sie kümmert sich jetzt allmählich wieder um einen Jungen. Und es ist eigentlich das Einzige, was sie macht. Sie, ach, um ihren Sohn um kümmert ihren sich. Sohn. Wieder, ne? Anfangs konnte sie gar nichts. Ist es denn auch so, wenn sie das Fenster aufmacht und von außen irgendwelche Dinge, dann geht es direkt wieder los? Ja, es ist ganz schlimm, die Jahreszeit, die Heizperiode. Der Nachbar heizt mit Holz, je nachdem, wenn der Wind ist. Und sie macht das Fenster auf, eine Sekunde, wusch, macht sie wieder zu. Ne? Sind mir noch nicht so ganz klar, Inge. Du hast gesagt, dass es Kribbeln ist, dass die steile Teile des Körpers taub werden. Ist es auch so, dass der gesamte Organismus geschwächt ist dadurch? Ja. Sehstörungen hat sie. Sie konnte am Anfang, wie sie zu mir gekommen ist, die war so schlimm drauf. Ich muss ganz ordinär sagen, ich habe gedacht, sie verreckt. Mhm. Sie hat nur vom Sterben geredet. Sie hat gesagt, Mama, für mich stimmt was nicht, ich muss sterben, hoffentlich erlebe ich Weihnachten noch, aber ich möchte für meine Kinder da sein, die waren am Heulen, die war fertig. Diese Krankheit nennt man MCS, sagst du. Ist die weit verbreitet auf der Welt? Was wichtig ist, die Krankheit ist in Deutschland noch nicht anerkannt. In Amerika sind sie weiter. Hm. Und was ich jetzt dazu sagen möchte, wenn im Umfeld von jemand sagt Symptome so und so, nehmt es bitte ernst, das hat mit psychisch nichts zu tun. Das ist wirklich nachweisliche Reaktion auf die Stoffe. Was macht sie denn jetzt medizinisch, therapeutisch dagegen? Ja, wir waren in der Klinik, aber ich habe vom Toxikologen, vom Saunderer von München auch hier Unterlagen und der hat es schon vor längerer Zeit erkannt und dass das MCS ist eine ernste organische Krankheit und kann ohne Ursachenbeseitigung tödlich sein. Ja? Und Psychopharmaka, wo viele Patienten gar nicht wissen, was sie haben und beim Arzt mit Psychopharmaka behandelt werden, das führt langfristig zur Hirnschrumpfung. Ja. Das ist falsche Behandlung. Was kann man denn jetzt dagegen tun? Wie behandelt man das? Ausgenommen sehr wenig. Hauptsache das, dass man im Umfeld alles beseitigt, was schadet. Aber wie will man das machen? Auf Dauer geht das. Man lebt dann ja auf einer Insel isoliert zu Hause. Das Problem, wo ich auch nicht weiß, wo wir noch nicht wissen, wo wir am Suchen sind. Es war vor einer Woche bei uns in der Zeitung auch ein Artikel drin über auch eine junge Frau. Ne? Die hat dasselbe, ist mit der Sauerstoffmaske abgebildet. Die kann auch nur mit der Sauerstoffmaske aus dem Haus gehen. Warum ist diese Krankheit denn in Deutschland nicht anerkannt, wie du sagst? Weißt du das? Weil es sehr schwer nachzuweisen ist. Mhm. Und weil viele Ärzte, ich habe selbst hier bei uns versucht, einen Arzt aufzutreiben, einen Hausarzt, weil ich auch noch nicht so lange am Ort bin. Mhm. Ich habe angerufen, der hat mir gleich knallhart gesagt, was MCS, wenn ich das schon bloß höre, der ist so anti-eingestellt, das sagt er, wenn die nicht zum Psychiater geht und behandelt wird und Therapie macht, brauchen wir gar nicht weiter. Aha, also MCS, der Begriff oder die Abkürzung war ihm schon bekannt. Ja, das ist bekannt, aber das nehmen viele nicht für ernst, weil das nicht ganz schwer nachzuweisen ist. Das Gift im Körper ist sehr schwer nachzuweisen. Weißt du denn, dass... Ja, die Gifte im Körper oder die auf einen eindringen? Ja, im Körper. Der Körper nimmt ja die Gifte auf. Mhm. Ja? Und wenn der voll ist, dann reagiert er. Mhm. So. Und es ist sehr schwierig. Ich kann dir nur auch gerne anbieten, Inge, wenn sich bei uns noch jemand meldet, der auch eine solche Krankheit hat, dass wir einen Kontakt zu euch herstellen und ihr euch vielleicht als Selbsthilfegruppe organisiert oder zumindest Informationen austauscht. Ganz genau. Können wir gerne machen, biete ich an. Ja. Dann wünsche ich deiner Tochter alles Gute. Ja. Und wie gesagt, wenn sich bei uns irgendetwas tut, werden wir den Kontakt herstellen. Ja, das bin ich einverstanden. Aber ich möchte nochmal appellieren, wenn jemand im Umfeld sowas sagt, er hat Problem, Erfrischung und so weiter, und er reagiert auf Gerüche. Das muss man ernst nehmen. Mhm. Viel im Umfeld, wie die Leute reagieren, man wird für blöd angeschaut. Ja. Die sagen, das gibt's doch gar nicht, ihr spinnst doch, oder das ist psychisch. Das ist nicht psychisch. Wir müssen leider jetzt abbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich wünsche alles Gute und schöne Grüße an die Tochter. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Wiederhören. In der Technik, Leo Scholten. Thema morgen bei Domian, die geheimen Wünsche der Frauen. Geheimen Wünsche der Frauen. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich bin sehr gespannt, freue mich und wünsche eine gute Nacht. Ciao.